Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Was macht der Daniel immer so gut? Ich habe das noch nie gemacht und ich kann das nicht, weil hier jedes Nebengeräusch mit in die Aufnahme reinfließt. Na gut, ich mach's. Dann sag mal los, Maja, dann drücke ich das Knöpfchen. Okay, los. Hallo und schönen guten Abend. Genau, zur Vorstandssitzung am 28.11. Sitzungsbeginn 2045. Juhu, das ist nicht 2030. Fühlt euch jetzt mal ganz schuldig und ab in die Ecke. So, nee, Quatsch. Also, anwesend sind der Christian, der Daniel, die Maja, der Paki und die Sasa. Das heißt, wir sind jetzt beschlussfähig. Und dann fangen wir an mit dem Protokoll. Das habt ihr bestimmt alle gelesen, stimmt's? Und dann stimmen wir das ab. Christian. Ja, sicher. Daniel. Dafür. Ich würde mir jedoch für dieses Protokoll mal wünschen, dass die Tätigkeitsberichte zügiger irgendwie nachgereicht werden. Ich finde das mal ein bisschen schade. Das ist ein guter Einwand. Trotzdem danke. Ich bin auch dafür. Paki? Ja, ich schließe mich Daniel an und bin auch dafür. Sasa. Jupp. Jo, danke schön. Damit ist das Protokoll von der letzten Sitzung angenommen. Und wie gesagt, Tätigkeitsberichte schneller nachreichen. Dann fangen wir auch mit diesen gleich an. Sag doch mal kurz was dazu, Paki, du fängst an. Ja, also ich war, muss ich dazu sagen, auch eine Weile lang etwas angekränkelt und konnte nicht so viel machen. Vor allem letztes Wochenende, natürlich immer in der Zeit, wo man was tun könnte. Ansonsten habe ich mich ein bisschen um die Berti gekümmert, um ein paar Dokumente, die noch ausgetauscht werden müssen. Ich habe ein bisschen was im Vorstandsportal gemacht, was jetzt wahrscheinlich mit Carstens Hilfe die nächste Woche online geht. Dann habe ich gewisse Orga-Fu gemacht für die Pressesache, für die Pressesprecher, da noch ein paar Gespräche geführt und so weiter. Trecker beackert und war noch in ein, zwei ÖA-Sitzungen und in der Vorstandssprechstunde letzte Woche. Ja, ansonsten ist die Geschichte mit dem Landesschiedsgericht geklärt, das habe ich dann auch noch gemacht. Und heute war ich noch kurz im Landtag. Dann wäre jetzt Christian dran. Ja, wir hatten da... Da warst du ja auch noch dabei. So ein bisschen Pressesprecher-Fu, den hast du in deiner Auflistung, glaube ich, vergessen. Und dann gab es eine Kreismitgliederversammlung in Wuppertal, die friedlich verlaufen ist. Dazu werde ich aber im nicht öffentlichen Teil noch ein bisschen was sagen. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht hinsichtlich Regionalparlamenten. Dann weitergearbeitet an der Evaluation Satellitenbüro. Da werde ich jetzt noch ein paar Zahlen eintragen und sollte dann damit durch sein. Dann ging es hier nochmal in mehreren Gesprächen um Fragen zum Beitragseinzug. Dann gab es OM-Angelegenheiten. Dann hatten wir viel zu tun mit Angelegenheiten rund um die PIKO und was da auf uns in der Kommunalpolitik zukommt. Dazu würde ich auch an anderer Stelle nochmal was sagen. Und dann gab es noch ja Stammtische, AK-Kommunalpolitik hier lokal und Kleinkram. Dann ist der Daniel drin. Ja, ich werde sicher nicht alles vorlesen. Ich hab's nun mal, also für die, die das Protokoll lesen oder für die, die es hier reingucken, mal ein bisschen mehr weiter aufgeschlüsselt, was ich sonst so mache, als immer nur zu sagen, ich mache formal oder Verwaltungsfu. Da kann man rausstechen. Ja, im Wesentlichen hatte ich wieder, wie üblich, mit dem Bundesschiedsgericht und dem Landesschiedsgericht zu tun. Da ist zum Glück ein Fall abgeschlossen worden von vor zwei Tagen, den ich dann ja nochmal archivieren konnte und da kann man direkt wieder noch ein Dutzend Nachtickets rein und sowas, aber das ist jedenfalls durch. Ansonsten es gab relativ viele Kreismitgliederversammlungen im letzten Monat oder diesen Monat und da halt die entsprechenden Verwaltungsportal, Request-Tracker-Zugänge und Kreise eingerichtet etc. etc. Ansonsten, ich sag's wie immer, das die üblichen paar hundert Tickets und Dinge, die man so tut. Eine Anmerkung möchte ich dazu allerdings machen, weil, wie gesagt, weil ich in den letzten paar Wochen mal wieder vermehrt mich den Kreisen selber gewidmet habe, was die Protokollgeschichte zur Kreismitgliederversammlung angeht. Die meisten kriegen das erfreulicherweise sehr, sehr, sehr gut hin, da ordentliche Verlaufsprotokolle anzufertigen. Bei so ein paar ist es doch manchmal ärgerlich, dass da nur so relativ stumpfe Ergebnisprotokolle bei rauskommen, die eigentlich einem überhaupt keinen Einblick darin bringen, was da passiert ist. zusätzlich dann in irgendwelchen seltsamen Formaten bei uns eingehen oder dann auch so Einträge sind wie W-Punkt wurde gewählt zum irgendwas. Und ich würde mir doch wünschen, dass die Protokolle insgesamt ein bisschen mehr im Verlauf ausgearbeitet werden, einfach damit man, wenn man die liest, nachvollziehen kann und erkennen kann, über was wurde da geredet, was ist da passiert und nicht einfach nur Versammlung hat stattgefunden, XY wurde gewählt, Ende, Punkt. Das finde ich, weil so, also wie gesagt, die meisten machen sehr gut, aber bei ein paar, die es halt nicht machen, bedeutet das direkt irgendwie direkt ungleich Arbeit. Das heißt dann auch, also auch bei einem guten Protokoll braucht man für die Einrichtung der Personen bezüglich einer KMV und sowas eine gute Stunde, mal anderthalb, je nachdem, ob schon Zugänge vorhanden sind. Bei so einem schlechten Protokoll sitzt man halt dann nochmal auf 4-5 Stunden dabei, etliche Nachfragen und sowas. Und das macht keinen Spaß und muss nicht sein. Danke. Danke, Daniel. Dann mache ich weiter. Ich habe, ja, steht drin, ich habe es jetzt nicht so ausführlich geschrieben wie der Daniel mit den Tickets, aber ich habe auch im Request Checker gearbeitet, war dann in der Marina Mumble, hab da den Paki vertreten, beziehungsweise NRW vertreten, war dann letzte Woche bei einer Veranstaltung über rechtsextremistisches Gedankengut in der Gesellschaft. Da habe ich eben auch den Link zum kleinen Blogpost, den ich darüber geschrieben habe, reingepostet. Ich war mal wieder bei meinem Stammtisch. Ich habe, genau, war bei dieser Pressesprecher-Besprechungsgeschichte dabei. Die haben wir ja jetzt dann ein Pressesprecher-Team beauftragt. Genau, dann hatten wir hier die AG-Struktur NRW. Haben wir ja gegründet, da hatten wir auch eine Sitzung. Was habe ich denn noch gemacht? Ich war bei diesem Piratinnen-Treffen in Bochum. Das war ein Treffen von, ja, weiblichen Piraten. Wir haben uns da mal zusammengesetzt, gequatscht. War jetzt eigentlich gar nicht so schrecklich, wie soll ich sagen, Geheimnis oder so. Aber es waren halt viele persönliche Gespräche, war ganz schön. Dann habe ich eine KMV im Ennepe-Ruhr-Kreis geleitet als Versammlungsleitung. Mein erstes Mal Real-Life-Versammlungsleitung war sehr, hat mir Spaß gemacht. Und ich war am Dienstag, weil ich im Moment diese Woche Urlaub habe, auch mal im Landtag, habe da vorbeigeschaut. Und gerade war ich noch bei einer Gründung eines AKs, da muss ich jetzt eigentlich gerade weg. Das hat die Captain Leto angestoßen, zum Thema so Asyl, Migration etc. Genau, das läuft gerade noch. Aber da werde ich dann auch Mitglied sein, das mich freut. Und dann, genau, das war's von mir. Wenn Fragen sind, fragt mich. Ansonsten kommt jetzt die Sasa. Jo, ich war auch an dem ganzen Pressesprechergedöns beteiligt, da die Gespräche organisieren, den Leuten letztendlich Bescheid geben. Dann habe ich Presseanfragen, die reingekommen sind, bearbeitet. Also unter anderem noch was ganz Interessantes von der WAZ, die es total spannend finden, dass wir wohl die einzige Partei auch sind, die Parteilose zu den Kommunalwahlen zulassen. Da wird wohl, also er macht nächste Woche mit der Recherche weiter, hat er mir jetzt gesagt, da wird wohl noch ein Artikel kommen. Dann hatte ich jetzt Kontakte zur Bundespresse wegen unterschiedlichen Dingen, unter anderem auch wegen der Medientagung in Dresden. Laufen ja auch derzeit die Vorbereitungen. Dann war ich in der AGÖA-Sitzung. Dann habe ich endlich, da möchte ich mich nochmal vielmals für entschuldigen, dass das so lange gedauert hat, aber wie einige mitbekommen haben, war ich zwischendurch leider auch krank. Der Bericht zu Marina zu Marina Kassel, das muss ich gleich nochmal eben hier korrigieren. Den Link zum Bericht findet ihr auch im Pad. Dann war ich bei der PIKU-Mitgliederversammlung, bei dem Piratentreffen in Bochum, wie die Maya. Dann war ich noch bei dem Vortrag Kardinalfehler in der Pressearbeit mit dem Albrecht Ude, der schon jahrelang Journalist ist und selber auch schon bei Bundespresse, Süddeutsche, Welt, die Zeit und so weiter gearbeitet hat. Das war sehr interessant. Dann noch ein bisschen Personalfu und Tickets. Und dann halt so diverse Mails und Telefonate, was halt eben so reinkommt. Genau. Und der Carsten ist gerade dazu gekommen. Hallo Carsten, willst du auch was zu deinem Tätigkeitsbericht sagen? Hi. Ja, ich kann es relativ kurz halten. Das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen später komme. Durch berufliche Veränderungen habe ich in den letzten 2 Wochen nicht so viel gemacht. Hauptsächlich war es ein bisschen was Verwaltungszeug und ich war zu Gast beim AK Kommunalpolitik. Und da hatte ich nochmal die Fragen geklärt, die wir noch hier eigentlich noch offen hatten bezüglich der Unterstützung in der Kommunalwahl durch den AK. Und ich habe noch mit Claudia eine Runde Runde Verwaltungsportal gedreht sozusagen, das heißt die Funktion des Austritts besprochen. Da fehlt mir allerdings noch mein User, Hallo Technik, für den Request-Tracker. Dann können wir das Ding auch live ziehen. Und wir haben uns, was viele vielleicht noch interessiert, noch darum gekümmert, dass auch zum BPT akkreditiert werden kann. Die letzten Daten sind heute eingeflossen, sodass Steffi, die jetzt gerade gar nicht da ist, den Extrakt dann ziehen kann für den BPT. Dankeschön, Carsten. Genau, danach die Statistik, die kann im Pad eingesehen werden. Und dann fangen wir jetzt an mit einer Wiedervorlage. Da hat die Sasa drum gebeten, nämlich den Antrag bezüglich Redmine. Genau, den hatten wir ja auch bei der letzten Real-Life-Vorstandssitzung vertagt. Wir hatten in Gladbeck, glaube ich, drüber gesprochen. Und da sagten wir, jeder sollte jetzt nochmal Zeit bekommen, sich das anzuschauen. Hatten da so 4 Wochen angepeilt. Und da wir die jetzt ja schon, ich glaube, doppelt so viel rum haben, dachte ich setze das mal auf die TO. Hatte denn da jeder Zeit, sich das dann jetzt mal anzuschauen, dass wir da vielleicht ein bisschen weiterkommen? Ich weiß nicht, ob du meine Mail gesehen hast. Ich hatte gesagt, setz es nicht auf die TO. Ich hatte keine Zeit. Nee, das ist wahrscheinlich untergegangen. Nö, Claudia hat auch darauf geantwortet. Also wie gesagt, ihr wollt es für den Vorstand machen, kann man machen. Ich spreche mich dagegen aus, das für die Verwaltung und die Unterqueues zu tun der Städte. Da brauchen wir den RT weiterhin. Sonst soll mir das egal sein. Ja, also ich fände es persönlich halt ganz schick, gerade wenn es halt auch um unsere Umläufe geht und so weiter, die Anträge, die halt so reinkommen. Wir haben halt im Redmine einfach die Möglichkeit, das sofort öffentlich zu stellen und auch den Diskussionsverlauf gleich öffentlich zu machen, unser Abstimmverhalten dort sofort zu dokumentieren. Das Redmine bietet auch noch diverse andere Möglichkeiten, ist ja eigentlich ein Projektmanagement-Tool. Ja, also ich bin da ganz angetan und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir das auch im Landesverband einführen. Es gibt es bereits im Bund. Die Landtagsfraktion arbeitet mit dem Redmine, diverse Kreisverbände. Die haben in großen Teilen gute Erfahrungen gemacht. Ja, aber sagt ihr sonst noch was dazu? Projektmanagement interessiert mich in dem Fall jetzt nicht, weil das ist ein Thema, das haben wir so im Vorstand nicht. Das mit den Umlaufbeschlüssen wäre für mich der einzige Mehrwert. Ansonsten hat das Ding außer die Transparenz keinen Mehrwert. Ja, sehe ich ähnlich und weiß ich nicht, ob wir da jetzt nochmal ein zusätzliches System einziehen müssen, was gegebenenfalls nur für Teilbereiche, wenn überhaupt, zu tragen kommt, halte ich für, ja, ziemlich widersinnig irgendwie. Also ich hatte da mal von einem Kreis, die das benutzen, einen Gastzugang gekriegt, oder eher gesagt, die haben das dann einmal komplett gespiegelt, dass ich da mal reingucken konnte. Habe aber festgestellt, dass ich da bestimmt auch eine Schulung und so bräuchte, weil ich da erstmal nicht so richtig irgendwie gefunden habe, wie ich da hätte irgendwas verstellen können. Also da bräuchten wir dann auf jeden Fall eine Schulung, denke ich. Eine Schulung könnte man da sicherlich bekommen. Ich habe meine Redmine-Schulung hinter mir. Die Frage ist, wie weit man das tatsächlich an seine Bedürfnisse anpassen kann. Und ich sehe da auch jetzt keinen so immensen Mehrwert, muss ich sagen. Also so für mich jetzt einfach. Ja, ich schließe mich dem an, mal abgesehen davon, dass momentan, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt wäre, weil die Arbeitstechnik, glaube ich, im Moment einfach nicht die Ressourcen hat. Paki, okay, deine Verbindung ist wieder ein bisschen hackelig. Ich nehme okay. Auf, ich kann schlecht jetzt ein Disconnect machen, oder ihr hört kurz auf zu reden. Okay, dann fände ich es auf jeden Fall schön, wenn wir das irgendwie zur Abstimmung dann erstmal bringen und damit was vom Tisch haben, oder? Also ich fände es immer noch ganz schick, weil es halt nicht die Mehrarbeit vom Tracker ins Wiki halt eben hat und ja. Wie gesagt, also da ist die das Argument mit der AG-Technik natürlich auch relativ valide, finde ich. Weil wir können nicht sagen, ja, wir wollen die entlasten oder wir wollen da jetzt nicht noch mehr Projekte anstoßen, dann machen wir es doch grundsätzlich. Ich glaube, wenn die mehr Kapazitäten hätten, dann wäre das was anderes halt. Ja, da stimme ich euch zu. Ich würde sagen, wir müssen das gar nicht abstimmen, sondern wir fragen erstmal in der AG-Technik nach, wie die das überhaupt sehen, auch mit der Anbindung an den Request-Tracker, weil ich habe mir sagen lassen, dass es da durchaus auch Möglichkeiten gibt, das mit dem Request-Tracker in irgendeiner Form zu verbinden. Und wenn wir das soweit geklärt haben und dann ein abschließendes Urteil zu haben, dann können wir es ja immer nochmal zur Abstimmung stellen. Ja, das können wir gerne so machen. Also ich kann da gerne mal mit den Jungs quatschen, wie es da aussieht. Und ich weiß halt, ich muss aber auch mit jemandem sprechen, der da tiefer im Redmine drin ist. Wir haben es halt eben auch in Münster nur für Anträge genutzt. Ich muss auch nochmal genauer nachhaken, was da noch für Möglichkeiten gibt, weil ich glaube schon, dass das auch eventuell im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnenplanung zukünftig und so weiter helfen könnte. Aber ich kann mich da gerne schlau machen, wenn ihr wollt. Nehmen ja. Jens. Der Jens hat das Ding doch im Einsatz im Landtag bei sich. Ja, ich bin da ja auch. Fraktions-IT mal fragen, die kennen sich damit auch aus. Ja, ich bin da ja auch 2 Tage die Woche und hatte unter anderem schon mit dem Ansgar ein Gespräch. Zwar auf Fraktionsebene, aber was man da dann erfährt, wieder, was da alles funktionieren kann und könnte und wie auch immer, kann sich ja auch dann auf den Landesverband übertragen. Ja, würdest du dir da den Hut aufsetzen, auch mit der AG Technik zu sprechen, ob die da Kapazitäten frei hat? Jupp, habe ich ja gerade angucken. Schön. Super. Dann würde ich das doch sagen, wenn ihr damit einverstanden seid, sagen wir erstmal behandelt. Und du, Sasa, fragst mal die AG Technik an und so weiter. Genau, und Gedöns. Schön, gut. Dann machen wir weiter. Und da haben wir hier einen Antrag an den LAFOR. Ticket 94004, 750 Flyer, nein zum Überwachungsstaat, zur Demo am 15.09.2013 in Kempen. Genau, vom Emanuel. Das war aber 15.09. Ja, ist der Emanuel denn da? Oder einer der Unterstützer? Da ist er. Hallo, erzähl. Ich höre jetzt nicht. Ist das tatsächlich? Hallo Emanuel, bist du da? Also ich höre nichts. Ich auch nicht. Ich höre immer nur uns selber. Weiter. Gut, dann machen wir das so. Der Emanuel hat anscheinend technische Probleme oder so. Auf jeden Fall hören wir ihn nicht. Dann machen wir erstmal weiter mit dem nächsten Antrag. Und wenn er es wieder schafft zu reden oder anwesend ist, dann soll er mal ganz in den Chat klingeln und Bescheid sagen. Dann machen wir das. Dann ziehen wir den Antrag danach. Dann musst du den aber entstummen oder der springt woanders hin, weil sonst hat er das Problem, er kann nicht testen. Ja, Moment. Ja, ich hab schon. Gut. Danke. Vielleicht hüpft mal jemand hoch aus dem Zuhörerraum und hilft ihm da, die Tonprobleme in den Griff zu kriegen. Das wäre super, danke. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar haben wir hier das Ticket 93925, Bewerbung TDPA 2014.1 von der Waku. Hallo Waku, erzähl. Danke für den Eintrag. Das wäre das Erste, was ich hätte sagen wollen. Ich schreibe so immer die Anträge, aber das ist eigentlich die AG Events, die das dienstags abspricht und ich schicke euch das mittwochs rein. Nachdem sich halt niemand beworben hatte, so fristgerecht, habe ich halt überlegt, ob wir das nochmal in Düsseldorf hinkriegen könnten, in der gleichen Schule, um das relativ einfach zu machen. Jetzt habe ich komische Geräusche. Die AG Events hat sich das angeguckt. Das ist ein bisschen teurer als das letzte Mal, wären aber die gleichen Räumlichkeiten. Einziger Nachteil ist, dass das nur am 25.01. geht. Und wie drin steht, es gibt da keine oder wird wahrscheinlich da keine Übernachtungsmöglichkeiten geben, weil da die Boot ist. Also nur Couchsurfing, Bettenbörse und so weiter. Hervorragend. Dankeschön. Was gibt's da an Diskussionsbedarf, liebe Kollegen? Ja, ich hatte ja schon in dem Ticket dazu angemerkt, ob wir das überhaupt in der Form eines TDPAs machen sollen, wie wir das klassischerweise so gemacht haben. Ich weiß nicht, wie die Arbeitsstände der AK soweit sind oder ob wir das nicht, wenn wir es denn machen sollten, als kombinierte Veranstaltung irgendwie mit Bezug zum Kommunalwahlkampf oder was man aus Regeln müsste ziehen oder nochmal so Gesprächszonen anbieten oder sowas. Weil ich bin mir zumindest gerade nicht sicher, ob wir so einen klassischen TDPA in der Form, wie wir ihn schon mal hatten oder geplant hatten, da hinbekommen. Also ich denke mal, ein Thema für den kommenden LPT, weil der ja programmatisch ist, wäre zum Beispiel das Thema SMV oder überhaupt Online-Beteiligungsmöglichkeiten. Und ansonsten ist der mit Sicherheit auch als geeignet für den Austausch von Kommunalprogrammen. Ja, und auch Arbeitsaufträge für die Fraktion erarbeiten. Ich glaube, da sollten wir sonst auch nochmal aktiv auf die Arbeitskreise zugehen und da mal fragen, wieso Stand der Dinge ist, weil ja, die Fraktion freut sich natürlich auch immer, wenn sie Arbeitsaufträge bekommt und abgestimmte Positionspapiere oder wie auch immer dann auch vorliegen hat. Ich glaube, das kann man da auch nochmal mit anstoßen. Das sollten wir sicher tun. Im Antrag geht es aber jetzt ja eigentlich erstmal nur um diesen konkreten Termin am konkreten Ort. Ich glaube, dem kann man so zustimmen. Jupp. Gut. Gibt's da noch Diskussionsbedarf? Hör ich gerade nicht. Gut, dann stimmen wir ab, würde ich sagen. Christian. Ja, dafür. Carsten. Jupp. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür. Paki. Ich bin dafür. Und die Sasa. Jupp. Wunderbar. Dann haben wir den so angenommen und an dem Tag findet dann ein TDPA, den wir dann in seiner Ausrichtung noch besprechen können, statt. Könnt ihr dem Orga-Team dann schnell was zukommen lassen? Es geht ganz einfach über Paki, der ist auch im Orga-Team. Wen wir dann ansprechen sollen und ja, was ihr euch da noch so vorstellt. Jupp. Ja, Dankeschön. Ich würde vorschlagen, wir setzen dann einfach mal einen Termin an, den wir über die NRW-Info verteilen in den nächsten Wochen und rufen alle dazu auf, da inhaltlich vielleicht einfach Vorschläge zu machen, so ein bisschen Fact-Finding und so weiter, oder? Wir können das ja dann auf der nächsten Vorstandssitzung dann zusammenfassen und hier kann kurz besprechen und schließen. Ja. Hervorragend. Dann machen wir weiter. Und zwar wieder ein Antrag von Vaku im Auftrag der AG Events. Und zwar ist das Ticket 94361 LPT 2014.1 Bewerbung Bielefeld. Vaku, magst du dazu was sagen? Ja, gerne. Also erstmal muss ich meine Überschrift korrigieren. Also der Austragungsort ist Bielefeld, beworben hat, haben sich aber Piraten aus OWL. Das ist in dem Fall auch nicht so ganz unwichtig. Ja, das ist die einzige Bewerbung, die wir hatten. Die ist auch quasi erst dann initiiert worden, als es ganz knapp wurde. Wir haben zweimal in der Arbeitsgruppe Events darüber gemietet und mit ja den Einschränkungen, dass es wohl eigentlich ja kein Wahlparteitag werden sollte, der Tatsache, dass wir mit ungefähr 250 Teilnehmern und wenig Presse rechnen, halten wir das Kux für geeignet, im Gegensatz zu noch vor einem Jahr, als das Kux sich schon mal beworben hat, in Anführungsstrichen, und ja, wir das für zu klein gehalten haben. Super, dankeschön. Gibt's da Diskussionsbedarf? Ich habe gehört, dass da so ein bisschen die Lage schwierig sein soll. Sind die Bielefelder Piraten damit involviert oder wie läuft das da? Der Scholli ist, glaube ich, da. Vielleicht mag der da mal hochkommen und was zu sagen. Jetzt ist er eins zu hoch. Ich habe nur gehört, dass es... Ja, Harald, lass uns die Rednerliste, dann war nämlich der Alex vor dir. Jetzt ist der Scholli allerdings ganz oben und in Schatzmeister-Sprechstunde. Hallo. Hallo? Jo, hi. Möchtest du was zum Thema LPT in Bielefeld sagen? Sprecht ihr jetzt mit mir oder wo ja, sind wir jetzt? Ich spreche mit dir. Hi. Schön, weil gerade war alles durcheinander hier. Ja, ich glaube, ich hatte schon gerade gesagt, dass OWL sich bewirbt und nicht Bielefeld, weil die immer noch Kopfschmerzen haben von der FlauschCon, wo die Bielefelder da immer noch drauf angesprochen werden und im Grunde genommen gar nicht zuständig waren. Deswegen sind die Bielefelder offiziell eigentlich nicht involviert. Die machen selbstverständlich alle gerne mit, wenn es beschlossen wird, dass es dort stattfindet. Ja. Also ist es quasi eine Bewerbung von den OWL-Piraten und nicht von den Bielefeldern jetzt alleine, aber die Bielefelder würden sich beteiligen, wenn das denn dahin vergeben wird quasi. Genau, das hört sich ein bisschen komisch an, aber ist so. Verstehe. Also letztendlich bewirbt sich dann ja eine ganze Region und nicht nur Bielefeld, gehe ich mal vor. Also so. Genau. Gut. Super, dankeschön. Gibt es da noch Fragen aus dem Vorstand zu? Jetzt akut nicht. Okay, dann... Ja. Ja? Was heißt Fragen? Es gab ja vorher doch schon so ein bisschen Diskussionsbedarf, sage ich mal, auf den lokalen Mailinglisten. Man hat jetzt aber nicht zu befürchten, dass das jetzt bei einer Zusage nochmal einen neuen Knast gäbe oder sowas, ne? Das finde ich ganz gerne gewusst. Okay. Es ist ja eigentlich eher das Gegenteil, dass wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen was gut machen können. So sehe ich das auch. Das wäre schön. Okay, dann, wenn da jetzt keine Fragen mehr zu sind, der Alex hat was zu sagen. Genau, also zum einen würde ich gerne noch mal eben ergänzen, in der Technik sehen einige Mitglieder halt Probleme mit der Leitung, aber nur einige. Das ist noch nicht final diskutiert worden, wie das Ganze da aussieht. Also man müsste da auf jeden Fall noch einen Besichtigungstermin machen. Und dann stellt sich für mich aber noch eine viel größere Frage, was machen wir bei diesem LPT? Das nimmt uns natürlich ein Wahlkampfwochenende für die Kommunal- und Europawahl weg und erst recht denjenigen, die da in der Vorbereitung mit drin stecken, den ganzen Zeitraum davor und gegebenenfalls auch kurz danach noch. Was wollen wir denn da machen? Darf ich als erstes auf Technik antworten? Ich bin gestern nochmal drin gewesen im Kux und habe mir die restlichen Fragen beantwortet, die noch bestanden. Es gab Probleme, weil angeblich die Internetleitung zu schwach gewesen wäre auf der FlorschCon. Die wäre eingebrochen bis auf 4 MB runter. Ich bin jetzt da gewesen, wir haben sie zu zweit ausgiebig getestet. Es ist also definitiv eine 100er Leitung vorhanden. Zusätzlich können wir für das Streaming eine Sattschüssel aufs Dach stellen und mit einbinden, so dass das Streaming auch, also das ist ja das Upload, ist ja immer das Problem dabei, dass das also auch gesichert ist. Alle anderen Fragen, die technisch noch bestanden, sind definitiv geklärt, also es kann auch auf jeden Fall stattfinden dort. Dankeschön. Ja, und ich kann ja gerade auch noch mal was zu den Inhalten des LPTs sagen. Also es wurde ja gerade im Prinzip vom Paki ja auch schon gesagt, wir werden sowohl uns Kommunalprogramm technisch austauschen können für die Leute, die da eben noch nichts haben. Ich meine, die meisten sind da zwar schon dran, aber dann glaube ich, was halt eben auch echt wichtig ist, was ich vorhin schon mal sagte, sind Positionspapiere oder vielleicht auch Leitanträge aus den AKs für die Fraktionen oder letztendlich dann auch für die zukünftigen Kommunalpiraten, die dann auch in den Parlamenten sitzen. Hervorragend. Müssen wir da noch weiter diskutieren oder gibt es da noch Diskussionsbedarf? Also ich halte die technischen Bedenken noch nicht für ausgeräumt. Das Problem bei der Leitung bestand ausschließlich am Wochenende und nicht innerhalb der Woche. Ich weiß nicht genau, wann ihr das getestet habt. Von daher müsste man da am besten sonntags nachmittags das nochmal nachvollziehen. Also es hieß ja die ganze Zeit, dass direkt mit an der Leitung dieser Fernsehsender Kanal 21 hängt und der dafür sorgt, dass die Leitung dann einbricht. Wir waren mitten in der Woche da, also gestern, und mir wurde dann definitiv nochmal gesagt, dass am Wochenende ganz besonders von denen nichts zu befürchten ist, weil die da so gut wie gar nicht senden. Das Problem ist nicht das, was da eventuell mit drauf hängt auf der Leitung, sondern das Problem ist die Technologie, mit dem Internetanschluss realisiert ist. Ich könnte jetzt hier 10 Minuten Technikvortrag halten, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also es ist eine 100er Leitung von Unity Media, die zur Verfügung stellt. Und es hängen nur 2 Leute an dieser 100er Leitung dran. Technik, wir können gerne noch eine Fritzbox da dranhängen, wenn die stabiler sein soll, das ist alles kein Thema. Was ist technisch da jetzt noch schwierig? Okay, da muss ich etwas ausholen. Entschuldigung, Leute. Das kennen wir sonst hier. Also, wenn da noch Vorbehalte sind seitens der Technik, dann würde ich vorschlagen, dass wir euch von Paki, man versteht dich nicht mehr. Ja, also wie gesagt, wenn da jetzt noch Vorbehalte von der Technik sind, ne, dann sollten wir doch lieber den Antrag nochmal um eine Woche verschieben, dass ihr das klären könnt. Dann müssen wir das halt irgendwie vorher klären, weil so funktioniert das dann nicht. Also nützt ja nichts, wenn wir dann, oder 2 Wochen, klar, 2 Wochen, schreibt der Paki gerade, bis zur nächsten Vorstandssitzung, damit diese Bedenken ausgeräumt werden können. Es ist halt so, wie Alex das sagte, es gibt Leute in der AG-Technik, die sehen Probleme und es gibt welche, die sehen keine. Ich weiß nicht, ob die sich da nachhaltig einigen können. Ja, ich finde es halt nur schwierig jetzt darüber oder das zu, also ich persönlich finde es schwierig jetzt da mir eine Meinung zu bilden, weil ich keine Ahnung von diesem Technik-Fuhr habe. Deshalb fände ich es ja toll, wenn die da irgendwie eine gemeinsame Meinung hätten. Darf ich mal einen Vorschlag machen? Ja. Besichtigungstermin ausmachen, möglichst kurzfristig, Besichtigungstermin an einem Wochenende ausmachen, dann können wir die Leitung an einem Wochenende nochmal mit uns, unseren Leuten an der zu dem richtigen Zeitpunkt durchmessen. Und wenn die auch dann ohne Probleme ist, dann ist das, glaube ich, weniger ein Diskussionspunkt. Und dann haben wir den Besichtigungstermin auch gleich abgehakt. Und das geht natürlich nicht dieses Wochenende aus naheliegenden Gründen, aber vielleicht nächstes Wochenende. Kein Problem. Fände ich gut. Lennart, ist das eine Lösung? Naja, das habe ich ja schon gesagt, das müsste man sonntags machen, aber gut. Ja, Paki, du hast gerade was gesagt, aber man versteht dich definitiv gar nicht mehr. Da aber die Claudia auch aufnimmt, wäre es vielleicht gut, wenn du einmal dich neu startest oder so. Ah, er hat ja gesagt, schreibt er. Ja gut, okay, weiß ich Bescheid. Ja, wäre das in Ordnung, wenn wir den Antrag einmal um 2 Wochen schieben oder beziehungsweise einen zeitnahen Besichtigungstermin ausmachen. Hi, Paki. Ist mich jetzt besser? Leise, aber man hört dich. Hä? Was ist denn los? Scheiße. Ja, möchtest du denn deine Meinung dazu sagen? Nee, ich finde das gut. Also, was Expect vorgeschlagen hat, macht das doch einfach am nächsten Sonntag und dann schließen wir das Thema aus dem Forschungsthema. Was ist mit dem, Entschuldigung, was ist mit dem Einwand, der eben noch im Chat kam, wegen betreffs des Beamers der Halle? Das sind so Sachen, die dann geklärt werden müssten eben. Der Beamer wird gemietet, Leinwand wird aufgehängt, der Beamer weiß ich auch, wo der aufgehängt wird, dann wird eine Klammer für gebaut. Also ich sehe keine Probleme. Okay. Beamer ist auch schon in den Kosten mit enthalten. Gut. Dann würde ich sagen, ist das für euch in Ordnung, wenn wir den Antrag so also beschieben, bis diese Zweifel behoben wurden und wir einen Termin ausgemacht haben, um das zu besichtigen? Kollegen. Ja, können wir schieben. Ja. Okay, gut. Dann machen wir das so, ja? Mhm. Gut, dann machen wir nämlich weiter. Gut. Dann Vertrag. Gut, das steht drin, das ist fein. Dann machen wir weiter mit einem Antrag. Ticket 94345. Antrag auf NTÖ-Teil von mir. Genau, wir haben einige Sachen in Öl zu besprechen. Personenbezogene Daten, Ordnungsmaßnahmen. Wer hatte denn gerade was gesagt, was wir noch... Irgendjemand hat gerade schon gesagt, was wir in Öl besprechen wollten. Nee. Irgendwas mit einer KMV, die... Ach ja, genau. Der Christian hat da irgendwas gesagt. Genau, auf jeden Fall so Gedöns. Die Steffi. Hallo, Steffi. Genau. Jedenfalls ein NÖ-Teil beantrage ich hiermit. Ich habe gesagt, warum. Und tapp Stimme ab. Christian? Dafür. Carsten? Jo. Daniel? Was denn? Ja. Okay, ich bin auch dafür, logischerweise. Paki? Jo. Sava? Jo. Steffi? Ja. Wunderbar. Dankeschön. Dann haben wir hier die Umlaufbeschlüsse seit der letzten LA-Vorsitzung. Und zwar hatten wir als erstes einen Finanzantrag, Ticket 93615 VKV Solingen, ein Gehwegaufschlag. Antragsteller war der Martin Broll. Die haben sich wollten sich einen A1 Alu Kundenstopper Gehwegaufsteller für ja Unterschriftensammlungen, Schulungen oder Ankerabende und den Wahlkampf kaufen. Das wurde genehmigt. Dann haben wir einen Antrag, Ticket 93793, VKV Finanzantrag für den Kreis Recklinghausen. Da war der Uwe Fischer der Antragsteller. Und die haben sich haben ein Budget über 250 Euro für eine Briefaktion für den Kommunalwahlkampf oder die Kommunalwahl der Piraten in Recklinghausen. Und genau, das wurde ebenfalls angenommen, dieses Budget. Genau, weiter, Ticket 93840, Finanzantrag VKV Düren, Kostenübernahme KMV Düren, Antragsteller war der Dummfilm, die haben sich dort einen Raum gemietet oder wollten sich einen Raum mieten, haben da ein Budget beantragt über 38 Euro, das haben wir natürlich ebenfalls zugestimmt. Moment, weiter scrollen. Dann haben wir einen Antrag, Ticket 93848, Beauftragung von Dietmar Schwind für die Akkreditierung im VKV Heinsberg. Genau, der VKV Heinsberg hat kein eigenes Piratenbüro und da haben wir den Dietmar Schwind, der ja aus dem VKV Düren stammt. Genau, den haben wir dann beauftragt, dort zu akkreditieren. Dann haben wir das Ticket 93514, Aufnahme neuer Mitglieder. Die haben wir natürlich aufgenommen, logischerweise, na klar, da sagen wir nicht nein. Ticket 94001, formale Anfrage für NRW-Netzwerktechnik beim BPT. Da habe ich den Antrag gestellt, quasi für den XPEC oder mit dem XPEC zusammen. Da geht es darum, dass der Bund für den BPT Technik von NRW ausleihen möchte. Da hatten wir ja die Technik gesagt, so die dürfen das verleihen oder eigenverantwortlich sagen, jo, möchten wir verleihen, aber wir haben die jetzt beauftragt, das Equipment zu verleihen und dann nach Bremen und zurück zu transportieren, einfach für die für die Versicherung, dass es nochmal dort steht, wenn da jetzt irgendwie die verunglücken und die Technik kaputt geht oder so. Genau, dass es da keine Probleme mit der Versicherung gibt. Dann haben wir nochmal im Ticket 94185, Aufnahme neuer Mitglieder. Da haben wir wieder Mitglieder aufgenommen, natürlich. Und zu guter Letzt, und da hat die Sasa gesagt, sie möchte dazu noch was sagen, Ticket 94285, Beauftragung Presseteam. Da haben wir drei Personen als Presseteam NRW beauftragt, und zwar den Bernd Worm, zweitens den Holger Hennig und außerdem den Stefan Blümer. Genau, und die Sasa möchte dazu was sagen. Und XPEC, wenn ihr alle verunglückt, die Technik wird ersetzt. Euch kann man nicht ersetzen, deshalb ist das schwierig. Sasa, erzähl wegen dem Presseteam, Entschuldigung. Alles gut. Einige von euch haben es in der AGÖA-Sitzung am Dienstag ja schon mitbekommen. HB muss Presseteam, juhu. Es hat alles doch ein bisschen länger gedauert, weil wir doch dazu noch einigen Diskussionsbedarf auch innerhalb des Vorstandes hatten. Wir haben uns jetzt für diese drei entschieden. Die haben sich auch schon am Dienstag der AGÖA vorgestellt. Dazu wird jetzt, ich glaube, zu Bernd und Hularius muss ich nicht mehr viel sagen. Die kennen, denke ich, die meisten von euch. Zu Stefan Blümer, der ist selber Journalist, hat Publizistik studiert, ist also ein Mann vom Fach, bringt auch diverse Pressekontakte aus der Vergangenheit mit, war bereits Pressesprecher für NGOs auch und da kommt jetzt mal jemand so ganz frisch von außen quasi dazu. Dazu werden der Paki und ich uns nächste Woche Mittwoch mit den dreien treffen. Da einfach mal besprechen, wie die Aufgabenverteilung zukünftig aussehen wird. Zwei davon fahren auch am 7.8. mit nach Dresden zur Medientagung. Ich fände es ganz schön, wenn, dann ist die Medientagung ja auch vorbei, wenn wir in der nächsten Vorstandssitzung einen TO-Punkt machen, wo sich einmal die drei nochmal kurz vorstellen und dann auch kurz zu erzählen, was dann zukünftig geplant ist. Wenn das okay für euch so ist. Schön, also ich finde es gut. Jo. Jo, weil gerade im Pet-Chat die Anmerkung kommt, das sei intransparent gewesen, weil die Besprechungen immer NÖ waren. Wollen wir dazu noch was sagen oder sollen wir sagen, das waren Bewerbungsgespräche, natürlich sind die nicht öffentlich. Ja, das waren Bewerbungsgespräche und wenn die Leute, die sich beworben haben, sonst noch selber das nach außen kommunizieren wollen, können sie das gerne tun. Aber ich denke, solange das von deren Seite aus nicht passiert, sollten wir da auch deren Privatsphäre schützen. Genau. Nur um es nochmal da zu entgegnen. Super, vielen Dank. Da freuen wir uns doch, dass wir ein neues Presseteam haben. Das ist schön und ich wünsche denen viel Erfolg bei ihrer Arbeit und auf gute Zusammenarbeit. Dann sind wir schon beim Sonstigen angelangt und da habe ich jetzt, da stehe ich jetzt drin als Schlüsselsatelliten. Haben wir jetzt da als sonstiges Thema. Da stehe ich zwar jetzt drin, weil ich gesagt habe, das soll auf die TO. Letztendlich hatte die Steffi, glaube ich, gesagt, dass das auf die TO soll, weil nur zwei Schlüssel bei ihr angekommen sind. Genau so war's. Also es sind bisher nur Krefeld und Aachen bei mir angekommen, die anderen haben ihre Schlüssel noch nicht geschickt. Und ich wollte es daher nochmal auf die TU nehmen und alle Satelliten bitten, ihre Schlüssel zu schicken, beziehungsweise da auch nochmal, vielleicht kann der Christian da nochmal nachhaken. Genau, ich hatte das ja schon geschrieben, dass ich da ansonsten nochmal nachhaken würde, weil du es aber schon auf die TU gesetzt hattest, habe ich gedacht, vielleicht hört es ja hier jemand und fühlt sich jetzt daran erinnert, dass er ja noch einen Schlüssel abzugeben hat. Genau, darum finde ich das auch ganz sinnvoll. Ja, super, vielen Dank. Also wie gesagt, sind hier Menschen anwesend, die in Satelliten tätig sind und Schlüssel haben, die nicht Krefeld oder Aachen sind, die mögen doch ihre Schlüssel bei Steffi abgeben. Nicht alle Schlüssel, aber ihren Zweitschlüssel, einen Ersatzschlüssel. Ansonsten macht der Christian nochmal eine Mail oder tritt den auf die Füße. Das ist hervorragend. Entschuldigung. Dann haben wir hier einen Entwurf zur Budgetplanung 2014. Piratenpartei, das ist ein Thema von der Steffi. Steffi, da musst du bestimmt weiter ausholen und das erklären. Ich habe jetzt leider nur den halben Satz von dir verstanden. Kannst du das mal ganz kurz wiederholen? Genau, Budgetplanung, dein Thema. Du möchtest da bestimmt weiter ausholen und das erklären. Also der Budgetplan ist fertig, gemäß Satzung vor dem 30.11. Jetzt haben wir 2 Monate Zeit, um uns da Gedanken zuzumachen. Das heißt, bis zum Ende Januar müssen wir dann unseren Budgetplan beschließen als Landesvorstand. Ich möchte dazu den Budgetplan aufteilen in Verantwortlichkeiten innerhalb des Vorstands. Dazu müssten wir nochmal die GO anpassen, damit wir nicht für jeden Finanzbeschluss das in der Sitzung klären müssen, sondern dass die Verantwortlichen alleine entscheiden können, nachdem wir den Budgetplan verabschiedet haben. Ähnlich wie das auch im Bund gehandhabt wird. Ich fasse den, für alle nochmal kurz zusammen. Wir haben Mitgliedsbeiträge geschätzt, ca. 41.000. Das ist angelehnt an die Vorjahre natürlich. Tendenz hatten wir leicht sinkend prognostiziert. Dann haben wir eine Spendenkalkulation von 30.000. Die Parteienfinanzierung von 304.000 nehmen wir natürlich mit rein. Und Zuschüsse von Gliederung, wobei da die Parteienfinanzierung von der Bundespartei mit gemeint ist. So dass wir ca. Einnahmen von 416.000 erwarten. Ausgaben haben wir kalkuliert 143.000 für den laufenden Geschäftsbetrieb, wobei da auch Personalausgaben mit drin sind, die wir an der Stelle nicht separieren wollen, weil wir da einfach noch nur eine Angestellte derzeit haben und das aus Datenschutzgründen nicht tun wollen. Wir klären das auch noch rechtlich ab, ob wir das im nächsten Jahr im Rechenschaftsbericht so schreiben müssen. Dann haben wir 39.000 circa für politische Arbeit kalkuliert, 40.000 für Wahlkämpfe, wobei das ausschließlich die Rücklage ist für Druckmaterialien. Und dann haben wir eine Rücklage für sonstige Ausgaben von ca. 10% der Gesamtausgaben, wo ungefähr 22.000. Dann gehen noch die Zuschüsse an die Gliederung raus, 205.000, sodass wir Gesamtausgaben von rund, ich runde das jetzt großzügig auf, 450.000 haben, wobei wir dann bei einem Minus landen von 33.000. Jo, gibt es dazu aus dem Vorstand gerade noch Fragen, Anmerkungen, was auch immer? Ja, ich sag vielleicht noch einen Satz dazu. Das ist jetzt erstmal so der Budgetplan, wie er gefordert ist oder wie wir ihn bringen müssen. Natürlich ist er so noch nicht groß aussagekräftig. Es wird ab morgen im Wiki dann auch noch etwas detaillierter veröffentlicht sein, sodass man da noch ein paar Details zu den Zahlen dann bekommen kann. Dankeschön. Ich sehe oben im Sprecherraum verschiedene Sprechwillige. Warte noch. Carsten, ja. Carsten, bitte. Das ist ja nur eine Vorlage, Steffi, ne? Wann diskutieren wir das Ding denn aus? Also machen wir eine extra Session? Wie hast du es vorgestellt? Also wir haben jetzt 2 Monate Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Gerne nehme ich auch das Feedback von unserer Basis mit dazu natürlich. Und wir sollten ja, eine Session dazu machen. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir uns da einmal zusammenschließen und dann schauen, wie wir vorgehen wollen. Könnten wir uns dazu vielleicht auch real life zusammensetzen mit Interessierten, sodass wir das dann Auge in Auge besprechen können und auch ein paar Blätter hin und her schmeißen, so ein bisschen Papier benutzen und so ein Zeug? Ja, das finde ich auch gut. Ist, glaube ich, eine gute Sache, ja. Dann wäre ich dafür. Ja, wollen wir da noch einen Termin, wie wollen wir den finden? Ja, direkt Vorschläge her, festhalten, fixieren und damit das auch stattfindet. Ja, da müssten wir... Ja. Es wäre Mitte Dezember wahrscheinlich am sinnvollsten, damit das auch noch irgendwie eingearbeitet, umgesetzt werden kann, weil dann kommt Weihnachten, dann haben wir den Bundesparteitag da mit der Europawahl und dann ist schon die 2-Monats-Frist fast rum. Wir könnten auch direkt das Wochenende danach nehmen für die finale Besprechung. Nee, ich dachte erstmal, wir reden darüber die Besprechung. Also, okay. Dass wir da erstmal einen Termin finden, meinetwegen irgendwann Mitte Dezember jetzt, da kann sich jeder nämlich nochmal Gedanken machen, sich das nochmal in Ruhe angucken und dann können wir ein bisschen fundierter darüber sprechen und dann könnte das Schatzmeister-Team, du, dann nochmal mit diesen Vorschlägen zurückgehen, schöne Weihnachtszeit übrigens, und dann Mitte Januar dann nochmal eine Finalrunde machen, weil dann sind die 2 Monate rum. Ja, was haltet ihr denn von Freitag, den 13.? Nicht viel. Nee, ich auch nicht. Nee, ich kann da auch nicht. Samstag der 14. oder Sonntag der 15. schon eher, also Wochenende. Jupp. Adventssonntage. Was? Samstag ist doch kein Sonntag. Nein, aber der Sonntag. Also ich bin das Wochenende nicht da, ich bin Maastricht, das ist eine europäische Konferenz. Gut, dann lass uns das mit dem Termin vielleicht in einem Doodle machen. Ja, das finde ich gut. Und nicht intransparent, bitte. Das wurde nämlich angemacht, das ist nicht intransparent. Ja. Boah, Paki, wenn du nicht aufhörst zu baden, ne? Bitte? Wenn du nicht aufhörst zu baden langsam. Der ist doch in der Sauna. Also, hier Disziplin. Also machen wir ein öffentliches Doodle, wo sich dann auch jeder eintragen kann. Nicht nur der Vorstand, nehme ich an, so habt ihr das gemeint, dass wir dann einen Termin finden. Am besten Anfang Mitte Dezember. Ich glaube, der Carsten hatte das nur mit Vorstand gemeint. Nur mit Vorstand, Carsten? Ich hatte beides gemeint. Allerdings, wir hauen uns auf den Kopf oder gucken uns an und so, das meine ich mit Vorstand, aber natürlich muss die Basis auch mit rein. Wir kriegen nicht hunderte von Leuten in die Berti rein. Ich weiß nicht, wie groß das Interesse ist, aber wir sollten uns auch im Klaren darüber sein, wie wir das machen möchten. Mir ist es völlig egal, ob das vorher, also bevor die Basis das selbst gemacht hat, ob es danach ist, ob wir unseren Vorschlag der Basis auch noch geben, ist mir egal. Dass das parallel oder beides passieren muss, ist auch klar. Nur wir als dieses Gremium hier, diese Funktionsträger hier, sollten uns auch sehr, sehr genau im Klaren sein, was wir vorschlagen möchten. Und das war eigentlich meine Intention jetzt. Ach so, das heißt, deine Intention war erstmal ein Vorstands-Real-Life-Treffen zu dem Thema und dann nochmal ein Treffen mit der Basis-TM. Ja, so in der Art habe ich mir das gedacht. Und dann die Runde, wo man halt das Resultat, also Feedback, mit Steffi dann nochmal diskutieren kann im Januar, Mitte, Ende, wann auch immer ihr das passt. Genau, und wir haben ja auch noch zwischendurch eine Schatzmeister-Sprechstunde nächste Woche. Da kann man ja auch gerne zu dem Thema dann nochmal diskutieren und Anregungen bringen. Ja, also brauchen wir erstmal einen Vorstandsdoodle und dann einen Doodle für eine öffentliche Sitzung mit... Entschuldigung, ich muss gerade niesen, das ist fies. Dann rede ich noch kurz. Ja, dann eine öffentliche Runde. Dabei müsste man dann halt überlegen, ob man die real macht oder dann im Mumble oder irgendwo im Netz macht, weil da das Interesse natürlich landesweit gegeben ist. Und wenn wir dann quasi die Mitglieder zwingen würden, an einen Ort nach NRW zu kommen, dann wäre das auch wieder ausschließend. Ja. Also erstmal Real-Life-Vorstandstreffen und dann am besten eine Mumble-Sitzung, eine große oder so. Genau. Können wir eine groß angekündigte Sprechstunde machen und dann kriegen wir das schon hin. Wunderbar, das klingt gut. Finde ich gut. Aber jetzt würde ich ganz einmal die sprechen. Ja. Leute zum Zuge kommen lassen. Jetzt weiß ich nicht, wer als erstes da war. Ich weiß, dass Solzken und Alex als erstes da waren und der Lebrink mal später kam. Dann gehe ich einfach von oben und nehme Solzken als erstes dran. Danke. Also ich habe mir den Budgetplan genauer angeguckt. Steffi, du hast für meine Begriffe eben da ein bisschen das Landesbudget vom LV als Gliederung und des Landesverbandes NRW insgesamt ein bisschen durcheinander gewürfelt. Es ist so, dass dieses Minus von 33.000, wo man natürlich auch nochmal drüber sprechen muss, wo das herkommt oder herkommen soll. Ich weiß nicht, inwiefern du im Moment einen Überblick darüber hast, was wir noch aus den Vorjahren übrig haben. Zudem sehe ich, dass dieses Minus von 33.000 jetzt resultiert aus Ausgaben des LV als Gliederung, die eine Höhe von ca. 243.000 sich darauf belaufen. Ich sehe, dass wir in 2013 circa ein Ausgaben des LVs in Höhe von 350.000 haben. Das ist also eine Differenz von 100.000. Und wie gesagt, ich sehe bei 243.000 schon Minus von 33.000. Das heißt, mit wie viel Minus gehen wir unter Umständen auch aus diesem Jahr 2013 heraus? Und ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die vorher, bevor dieser Budgetplan in irgendeiner Form beschlossen wird, definitiv geklärt sein sollten. Ich habe gehört, dass wenn man in Sage sämtliche Dinge einbucht an Anträgen, was jetzt auch, glaube ich, im Moment passiert, dass man dann ganz schnell Forderungen und Verbindlichkeiten ziehen kann. Aber bevor das nicht wirklich geklärt ist, wie viel Geld aus den Vorjahren noch da ist, würde ich euch bitten, diesen Finanzplan wirklich erstmal nicht zu beschließen. Und zum anderen noch, ich denke, Carsten, was du gesagt hast, Diskussionspotenzial gibt es da nur an sehr wenigen Stellen. Ich denke, viele Kosten sind einfach fix, die stehen und da kann auch so viel nicht mehr dran gedreht werden. Es sei denn zum Beispiel, man entschließt sich, doch keine Landesgeschäftsstelle zu machen. Aber ansonsten sind da, glaube ich, viele Positionen schon ziemlich in Stein gemeißelt. Ja, oder man entschließt, die Verträge nicht zu verlängern, oder man spart an der oder der Stelle was ein. Genau, also ein bisschen Potenzial gibt's da. Allerdings muss ich Solzkinder recht geben, es ist da nicht so viel Potenzial. Die meisten Punkte sind fix. Sprechen kann man über Satelliten, sprechen kann man über eine Landesgeschäftsstelle, aber die haben wir ja nun beschlossen und dann müssen wir halt mal schauen, wo es da noch das ein oder andere Potenzial mehr gibt. Ansonsten erkläre ich gerne nochmal, darauf weise ich dann auf die Sprechstunde, dass wir uns da nochmal detailliert unterhalten und gern auch nochmal extern Solzkin über den Budgetplan und über die Zahlen, die wir für 2012 jetzt geschrieben haben. Natürlich haben wir da auch einen großen Posten mitgenommen aus den Vorjahren in 2012, auch aus 2012 heraus noch einen großen Posten plus mitgenommen, von dem wir in 2013 zehren können, wo dann unter Umständen noch was übrig bleibt. Das kann man jetzt so nicht sehen. Aber ja, so sieht es im Moment erstmal aus. Genau. Ja. Ah, okay. Genau, da hatten wir ja gesagt, deshalb auf jeden Fall noch Treffen zum Diskutieren, Dinge genauer besprechen. Denke mal, das wird nötig und auch im Rahmen sein. Alex? Ja, also ich kann mich Christina nur anschließen. Das, was sie gesagt hat, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, da erstmal Sorgfalt walten zu lassen und erstmal zu schauen, dass man wirklich gute Zahlen bekommt und speziell halt, um auch im Nachhinein auch noch immer in der Lage zu sein, Rückstellungen zu bilden. Das halte ich nämlich für sehr wichtig. Ich habe in der Tat sehr viele Fragen. Ich werde die aber dann auf die Schatzmeister-Sprechstunde verlegen. Allerdings geht es mir auch jetzt gerade noch um eine andere Angelegenheit, da das jetzt hier euer letzter Tagesordnungspunkt ist, möchte ich das nicht runterfallen lassen. Ja. Und zwar, es geht um den Anteil am nächsten Länderfinanzausgleich. Und da haben wir ja den Paragraph 16 Absatz 7 in der Landessatzung, der ja besagt, dass bis zum 30. November durch den Landesvorstand halt beim Bundesvorstand die Zahlungshöhe festgehalten wird und eine Begründung geliefert wird. Das sieht die Satzung halt so vor, die Bundessatzung. Und die Landessatzung sagt halt auch, dass das die Begründung offengelegt werden soll. Ich habe sowas von euch noch nicht gesehen. Ich weiß, dass ihr wohl einen Beschluss habt mit den 80%, aber der ist halt nie irgendwo verschriftlich begründet worden. Und da wollte ich euch gerne dran erinnern und fragen, wo das ist. Die Begründung stand im Antrag drin. Die war sehr allgemein gehalten, aber die stand im Antrag drin. Das heißt, ihr geht nur mit diesem Minimalantrag da rein. Das ist ja auch nicht zu bewilligen. Also das haben wir erstmal so dargelegt und natürlich kommen unser Rechenschaftsbericht und unser Budgetplan, der kommt ja hinterher, der ist ja genauso öffentlich für den Bund wie für unsere Basis. Also das sehe ich jetzt da unkritisch. Oder wo siehst du da das Problem? Naja, ich meine, begründet heißt ja, da muss ein richtiger Grund vorliegen. Und der Grund ist halt meiner Meinung nach nicht wirklich benannt worden. Und demnach könnte der Bundesvorstand sehr wohl sagen, ja, das ist ja nicht begründet. Also das, der Punkt ist so festgelegt worden, dass es nicht abzulehnen oder auch nicht zu bewilligen ist, sondern es ist zu begründen. Und so sind wir damals auch im Finanzrat übereingekommen, so haben wir den Punkt mit eingebaut, dass es auch von Bundesseite nicht abgelehnt wird, sondern von den Ländern lediglich zu begründen ist. Das heißt, man muss ja schon öffentlich vor allen anderen Landesverbänden vertreten, warum man denn jetzt erstmal weniger gibt als eigentlich geplant. Und es steht ja auch allen Landesverbänden und auch NRW dann am Ende frei, wenn wir feststellen, dass wir noch Geld zur Verfügung haben, dann nochmal zu sagen, die 20% geben wir dann gerne nochmal nachträglich in den Länderfinanzausgleich. Okay. Du hast jetzt nochmal, um zurückzukommen für den Finanzplan. Es gibt ja, denke ich mal, ein Liquiditätsproblem irgendwann Anfang des Jahres. Denn die Mittel aus der staatlichen Teilfinanzierung, die kommen ja nur quartalsweise. Allerdings der Anteil am Länderfinanzausgleich, der muss zum Stichtag irgendwann Februar nächsten Jahres komplett bezahlt werden. Wie wollt ihr das managen? Also derzeit haben wir noch über 200.000 auf unserem Tagesgeldkonto, wir haben ca. 90.000 auf unserem Girokonto. Unser Anteil am Länderfinanzausgleich fürs nächste Jahr beträgt 104.000. Ich glaube nicht, dass wir da in ein Liquiditätsproblem kommen. Und nichtsdestotrotz, sollte es eng werden, werden wir nicht der einzige Landesverband sein, der seinen Länderfinanzausgleich nicht ad hoc in den Topf einzahlt. Wobei ich das bei NRW de facto nicht sehe, dass wir da ein Problem haben. Okay, danke. Dankeschön. Hartmut Klein möchte... Ja, Paki? Der Dropbox-Link funktioniert nicht. Könnt ihr das vielleicht nochmal checken? Ja, Moment. Okay, dann machen wir weiter. Hartmut, möchtest du etwas sagen? Ja, Maja, ich möchte jetzt zu diesem Budgetplan nichts sagen. Ich wollte nur noch mal fragen, ob damit der Punkt Sonstiges abgeschlossen ist, weil ich in der letzten Vorstandssitzung diese Thematik bezüglich der Sache mit dem LPT angesprochen hatte. Ja. Könnt ihr mir da konkret was zu sagen? Ja, kann ich dir helfen. Ich habe heute mit Jens telefoniert, der ist krank. Er hat gesagt, falls du in der Sitzung danach fragen solltest, sollte ich dich auf die Schatzmeisterstunde am Mittwoch verweisen oder die nächste Sprechstunde, da wäre er auf jeden Fall wieder fit und wird das dann gerne mit dir besprechen. Ja gut, dann kann ich das ja versuchen, da mit ihm in Verbindung zu treten. Ja, er ist da auf jeden Fall ansprechbar. Nur Mail schreiben bringt gerade nicht so viel, weil er hat kein Netz, weil er im Umzug steckt. Also der hat im Moment ein bisschen die Arschkarte gezogen. Genau, der hat nämlich, dem haben sie einen Tag, der zieht ja Samstag um, heute Nacht sollten sie ein Internet abklemmen, sie haben es dann heute schon getan. Er sitzt aus dem auf dem Trockenen. So, Özgün, möchtest du noch was sagen? Ja, eine Anmerkung und eine Frage noch. Die Anmerkung, ich finde es gerade ein bisschen merkwürdig, dass gesagt wird, das könne man dann am Dienstag mit dem Haber klären. Ich denke, das geht alle Mitglieder was an, die Frage, die er in den Raum gestellt hat. Ich meine, zu wissen, worum es geht, um Besprechung nochmal oder Diskussion über die Finanzlage generell, meine ich, war das sowas in irgendeiner Richtung. Und eine Frage noch an Steffi. Ich weiß, dass auf Bundesebene auch der Länderfinanzausgleich, dass sie da so ein paar Berechnungen kürzlich angestellt haben. Und da wollte ich nur wissen, inwiefern da eine Rückkopplung zwischen Bundesebene und Landesebene jetzt da ist, ob ihr da dasselbe raus habt und ob da generell Gespräche stattfinden. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, was die berechnet hatten, keine Ahnung. Entschuldige, bei mir hat gerade die Leitung nicht funktioniert. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Kannst du nochmal ansetzen, bitte? Ja, kein Ding. Ich wollte nur, ich habe letztens mitbekommen, dass da auch gerechnet wurde auf Bundesebene bezüglich des Länderfinanzausgleiches und da wollte ich einfach nur fragen, wie da die Rückkopplung ist und ob ihr da dieselben mit denselben Zahlen arbeitet und schon mal gesprochen habt. Wenn nicht, dann wäre es sicher gut, dass man da nochmal irgendwie Rücksprache hält. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, womit die rechnen, keine Ahnung. Also wir haben noch nicht gesprochen, aber der Länderfinanzausgleich beruht immer auf den Zahlen, die wir in den Rechenschaftsbericht eingeben. Und die Zahlen aus dem Rechenschaftsbericht sind Grundlage für unsere Kalkulation für den Länderfinanzausgleich. Das heißt, wir rechnen da mit den absolut gleichen Zahlen. Und natürlich wird da auch noch ein Austausch stattfinden. Wir sehen uns jetzt am Wochenende. Wir haben viele Termine gemeinsam, wo wir einiges zu besprechen haben. Genau. Vielen Dank. Ich kann noch mal sagen, zu dem, wie gesagt, Gesprächsbedarf, wir können da auch gerne für die Vorstandssprechstunde noch mal explizit für einladen, noch mal, denke ich mal, über die Mailingliste schicken, so, ihr seid eingeladen, es gibt ja Gesprächsbedarf, kommt vorbei, wenn euch das interessiert, ich denke, das ist ja kein Problem. Also, Hartmut, ist das okay für dich? Ja, vielleicht, ich möchte da nochmal dran erinnern, der Jens hatte mir zugesagt, dass eigentlich eine Mediation stattfinden sollte, unter der Monopol sollte die leiten, und die Solzkin hat das schon richtig gerade mitgeteilt, dass das innerhalb einer Vorstandssitzung oder einer besonderen Sitzung stattfinden sollte. Also ich denke, ich werde dazu nochmal aufrufen auf der NRW-Infoliste, und wir haben es jetzt auch ins Protokoll nochmal geschrieben, dass also wirklich alle mitbekommen, dass wir das nochmal, das Thema nochmal besprechen. Was da aber hilfreich wäre, viele wissen wahrscheinlich gar nicht, worum es eigentlich geht. Die haben ja auch nicht mitbekommen, worüber du dich mit Jens unterhalten hast auf dem LPT, und das wäre vielleicht ganz gut, wenn du mir nochmal eine Mail schreiben würdest in so 2-3 Sätzen, was da dein, deine Intention an der Sache ist. Ich dachte ja eigentlich, dass der Jens hätte mir eigentlich gesagt, dass er mit dir das besprochen hätte, und ich bin davon ausgegangen, dass du Detailkenntnisse hast, aber ich kann das gerne nochmal machen. Vielleicht könnte er das dann innerhalb des Vorstandes nochmal kommunizieren. Ich krieg das auch alleine hin, ich würde dich da nur gerne mit ins Boot holen, darum ging es mir. Ja gut, dann können wir so verbleiben. Wunderbar. Dankeschön, Hartmut oder Harper. Gibt's noch dringende Sachen für Sonstiges? Ansonsten schließe ich gleich den öffentlichen Teil der Sitzung, und dann würden wir uns in den NÖ-Teil verziehen. Dame. Aha, hallo, ja. Ja. Aha, dein Antrag, genau. Dann, jetzt hört man dich, das ist gut. Dann machen wir den doch jetzt noch. Ja, ich habe gesehen, da ist geschrieben worden in den Antrag, ich habe den nur weitergeleitet, dass das aus dem Vorstand übernommen werden sollte. Ich glaube, das war ein Versehen, das geht sich wohl darum, dass das aus unserem Kreisbudget übernommen werden soll. Ah, aha, okay, gut. Dann ist das ja auch, also ein VKV-Budget, ne? Ja. Dann, das ist dann, welches Moment, welcher VKV ist das? Kreis Viersen. Virtueller. Kreis Viersen, okay, gut. Ja, dann ist das ja ganz einfach. Dem müssen wir ja dann quasi nur zustimmen. Oder? Ja. Hervorragend. Ganz kurz, liegt der jetzt tatsächlich schon so lange zurück, oder war das jetzt ein Versehen? Hatte ich da jetzt vertan, oder? Nee, der Antrag ist vom 21.11. Ja, und wir beschließen da irgendwas nachträglich, was schon vor Monaten gelaufen ist, oder hatte ich mich da jetzt wirklich vertan? Ja, da steht doch in der Begründung was so drin, dass die Druckerei so ewig lange für die Erstellung der Rechnung gebraucht hat. Ja. Okay. Gut, aber dann stimmen wir, ja? Ich muss da nochmal einhaken. Der Christian fragt ja nicht unberechtigt. Also die Druckerei hat so lange gebraucht für die Rechnung. Nichtsdestotrotz verstehe ich nicht ganz, warum der Antrag nicht vorgestellt wurde. Weil uns die Summe nicht richtig vorgelegen hat. Dann macht zukünftig Schätzanträge. Lieber ein paar Euro drüber, locker 20, 30, das ist kein Problem. Aber das hinterher beschließen wird schwierig. Ist bei VKV nicht ganz so dramatisch, aber grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, die Dinge vorher abzuschließen. Ja, dann hätte ich noch eine Frage. Es wurden schon im September vom Vorstand Gelder freigegeben, wo wir in Vorleistung teilweise getreten sind und teilweise Sachen bestellt haben, wo bis heute das Geld vom Vorstand oder von Schatzmeisterei nicht überwiesen worden ist. Dann musst du dann bitte nochmal die Ticketnummern schicken und sagen, dann können wir uns darum kümmern. Also wir haben mindestens schon 5-mal geschickt. Schick sie direkt mal mir per Direktnachricht, dann schaue ich mir das an. Das kann ich jetzt so aus dem Kopf, kann ich da jetzt auch so nichts finden. Ja, gut. Wunderbar, dann stimmen wir den Antrag ab, ja? Genau. Christian. Ja, dafür. Carsten. Jo. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür. Paki. Ja. Sasa. Jo. Steffi. Auch dafür. Genau, dann ist der Antrag so angenommen, dann haben wir den Teil nämlich auch noch erledigt, wunderbar. Dann, sofern jetzt nichts Sonstiges mehr kommt, schließe ich den öffentlichen Teil der Sitzung und wir verziehen uns in den Ö-Teil. Achso, Quatsch, nächster Termin. Nächster Termin, Entschuldigung hier, das wollte ich nicht verschlafen. Der nächste Termin wäre dann in 2 Wochen, der 12. Dezember. Genau. um 20.30 Uhr und für die nächste Woche laden wir dann nochmal explizit zur LAFO-Sprechstunde ein. Geht's vielleicht mal Mittwoch? Grundsätzlich schon. Ich habe im Moment donnerstags nämlich ein Zeitproblem wegen meiner Termine. Mittwochs Vorstandssitzung oder was? Ja. Ihr könnt bei mir schwierig werden. Müssten wir mal gucken. Also die nächste Runde muss ich aussetzen. Da weiß ich schon, da bin ich weder Mittwoch noch Donnerstag im Land. Ansonsten ist es mir gleich. Wir können auch den Donnerstag lassen. Dann komme ich halt wieder ein bisschen später. Okay. Geht es jetzt um die Vorstandssitzung oder um die Sprechstunde? Erstmal um die Vorstandssitzung. Okay, da bin ich am 12. auch nicht da. Dann wird das ja eh schwierig. Wenn wir schon drei nicht da sind, dann müssten alle anderen da sein. Wollen wir es wirklich auf den 11. einmal verschieben? Das wäre mir sehr Wer kann denn da? Ja, ich auf jeden Fall. Passt das dann mir auch. Ja, wird bei mir ein bisschen schwierig, weil die Arbeitsumstände einfach ein bisschen blöd sind, weil ich da in Düsseldorf bin und ja im Moment außer einem Stuhl und einem Luftbett nicht viel um mich habe. Okay. Also 11. bin ich auch nicht da, aber ihr packt das. Genau. Christian, bist du da? Ich bin da, ja. Wollen wir es dann auf den 11. verschieben? Brauchen wir noch einen Ersatzprotokollanten, bitte berücksichtigen. Ja, den müssten wir dann besorgen. Jo, irgendjemand, der irgendwas dagegen hat. Gerade nicht. Na dann, nehmen wir den doch. Okay, dann ist nächstes Mal die Vorstandssitzung, am Mittwoch anstatt am Donnerstag. Aber die nächste Vorstandssprechstunde ist nächste Woche Donnerstag und da laden wir dann nochmal ein. Ja? Ja. Also die nächste Schatzmeistersprechstunde ist nächste Woche Mittwoch. Hatten wir schon vorab festgelegt. Und ich glaube, da wollte ich auch noch ein Vorstandsmitglied oder zwei zu einladen, da es mit Sicherheit auch schwerpunktmäßig ums Budget gehen würde. Und um das zu erwartende Urteil des Landesschiedsgerichtes. Okay, ich glaube, ich könnte. Kann noch jemand aus dem Vorstand? Wir haben gleich noch einen Termin zu besprechen. Und der liegt eben entweder auf diesem Mittwoch oder auf diesem Donnerstag. Und das sollten wir dann vielleicht gleich nochmal besprechen. Ach ja, genau. Ja? Okay, gut. Ja, darum sage ich, also die Schatzmeister-Sprechstunde ist auf jeden Fall an dem Mittwoch. Ja, aber die Vorstandssprechstunde ist auf jeden Fall auf dem Donnerstag und das andere, der Termin wäre ja, glaube ich, davor, zeitlich gesehen. Super, also werde ich da sein und noch einer oder zwei von euch. Das sehen wir ja. Ich gucke, dass ich vorbeikomme. Super, dann haben wir alle Termine. Okay, dann schließe ich hiermit den öffentlichen Teil der Sitzung und wir ziehen uns jetzt in den NÖ-Teil zurück. Nehmt ihr mich mit hoch, bitte? Dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Abend. Bis bald. Bis später. Ciao, ciao. Claudia, du kannst die Aufnahme beenden, glaube ich. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.